kulturrelevant, moderiert von Leonie Sova, heute mit Musik von Sesiones del Sur. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Sendung von Kulturrelevant, dem wöchentlichen Radio-Feature des Ostpassage-Theaters zur Lage der Kultur in Leipzig. Ich bin Leonie Sova und Mitglied des Ostpassage-Theaters in Leipzig und ich spreche heute mit Laura Kröne von Interaction e.V., Michael Rausch von Haus Steinstraß und dem Kabarett-Duo Georg Paco Ludwig Fleischfresser und Christoph Meissner von Sparleit Express. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Hallo. Könnt ihr euch kurz vorstellen, uns erzählen, was eure Vereinsarbeit, eure Gruppe oder euer Haus ausmacht? Ich fange mal an. Ich bin Laura und spreche für Interaction Leipzig. Wir sind ein Verein, uns gibt es seit 2015. Ein Verein, der Geflüchtete und schon Dagewesene, beziehungsweise wenn jetzt einmal schon Dagewesene, neu dazugekommene, möglichst irgendwie frei von Labels, um es in der Versuch zu sprechen, Menschen zusammenzubringen, auf Augenhöhe so, über unsere sogenannten Interactions. Und wir verstehen uns, glaube ich, selbst so ein bisschen als so eine Art mobiles soziokulturelles Zentrum. weil wir eben keinen festen Ort, also mittlerweile haben wir einen festen Ort, aber wir sind sehr an verschiedenen Orten in der Stadt unterwegs und machen verschiedene Aktionen und es gibt eben aber auch immer noch diesen Anteil der Beratung und der Vermittlung in unserer Arbeit und ich bin dort Vorstand im Verein. Okay. Mhm. Dann mache ich mal gleich weiter. Wir sind kein mobiles soziokulturelles Zentrum. Wir sind ein stationäres soziokulturelles Zentrum in der Leipziger Südvorstadt, das heißt Steinstraße e.V. Uns gibt es auch schon ein bisschen länger, seit 1990. Hat angefangen als Verein für Spielpädagogik, hat sich über die Jahrzehnte entwickelt, ja, von der Kinder- und Jugendkulturarbeit zu einem Mehrgenerationenhaus und soziokulturellen Zentrum. Wir verstehen unsere Arbeit eigentlich im weitesten Sinne als inklusiv und versuchen, möglichst viele Menschen bei uns zu aktivieren und an unseren Angeboten partizipieren zu lassen. Also wir sind kein Kabarett-Duo, wir sind eine Frontalbespaßungsmaschine eigentlich, die, wenn sie einmal ins Rollen kommt, keine Hose trocken lässt. Also wir wollen dabei nicht einfach nur stumpfe Unterhaltung anbieten, sondern eigentlich feinstes Entertainment mit auch einem politischen und gesellschaftlichen Anspruch. Und das egal, ob wir da sogenannte Spaßungsprogramme machen, eben irgendwie ein Bühnenprogramm oder ob das beim Bingo ist. Wir haben irgendwie Bock, Leute zum Lachen zu bringen, aber auch so ein bisschen Gedanken anzustacheln. Genau. Habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen, das ist schon richtig so. Ja, schön, vielen Dank für die kleine Vorstellungsrunde. Ich denke mal, wir haben jetzt so einen Eindruck bekommen von eurer Arbeit und euren Häusern. Eine erste Frage wäre, nach dem Corona-Lockdown gibt es ja jetzt wieder viele Lockerungen. Ein Theater beispielsweise dürfen unter strengen Hygienemaßnahmen wieder öffnen und auch die Soziokultur läuft weiter. Was geht bei euch eigentlich wieder jetzt im Haus Steinstraß? Ja, da ich so direkt angesprochen werde, danke. Was geht? Es gehen einige kleine Kursangebote, die sind alle natürlich auf diesem Abstandsprinzip beruhend, mussten die Kursstärken und auch die Kursdauer eingeschränkt werden. Also wir haben Kurse halbiert, die dann wirklich statt mit 8 oder 10 Kindern mit 4, 5 laufen. Einige Sachen wie größere Interaktionen im Theater, im Tanzbereich gehen nach wie vor nicht. Ja, es gehen einige Vermietungen, Beratungen, Theatervorstellungen haben wir zwar zeitgleich das Hygienekonzept eingereicht, wie das zur kulturellen Arbeit, aber da haben wir noch keine Bestätigung gefunden und die Theatergruppen bei uns, die haben sich bisher auch alle dagegen entschieden, unter den Bedingungen auftreten zu wollen, weil das bringt einfach nicht viel. Ja. Wie ist das bei euch, bei Interaction? Was macht ihr gerade? Also was die ganze Zeit auch weiterlief oder eh schon lief, ist die Beratung und die Vermittlung, die auch schon vorher viel über Online-Kanäle funktioniert, also Facebook, Instagram und so weiter, E-Mails, Telefon. Da haben es auch vorher die Leute immer schon nach irgendwie verschiedenen Sachen gefragt, von der Frage nach dem Ausbildungsplatz über, wo kann ich Sport machen oder so. Das lief einfach nach wie vor weiter, zumal wir auch AFEFA haben. Das ist ja diese digitale Startkarte. Das ist eh schon ein digitales Programm sagen oder ein Projekt, das ist einfach weitergelaufen. Was natürlich nicht ging, was alles ins Wasser gefallen ist, sind so Projekte wie Feste. Wir hätten ein Fest gemacht, ein Sommerfest mit dem TDJW zusammen. Oder wir haben einen Chor, tanzen, singen. Das sind halt alles Sachen, die natürlich nicht gehen. Was jetzt wieder anfängt, ist eine Jam-Session draußen in Kooperation mit unserem Wir sind Paten-Partnern. Und jetzt haben wir gestern zum Beispiel das erste Treffen wieder mit der Theatergruppe gehabt. Genau, aber alles unter den entsprechenden Bedingungen. Also wir haben jetzt glücklicherweise an neuem Standort in der Südvorstadt eine große Mehrzweckhalle, die super viel Platz bietet und auch eben möglich macht, dass man da mit Menschen gemeinsam wieder was tun kann. Problem ist so ein bisschen, was sich bei uns auftut, ist diese Frage nach der Offenheit. Eben, was auch gerade schon angesprochen wurde, da eigentlich sind unsere Angebote ja offen für alle. Und was heißt es aber, wenn eigentlich nicht mehr jeder kommen kann, weil man die Teilnehmerzahl begrenzen muss auf 8, weil sonst der Abstand nicht eingehalten werden kann und so weiter. Ja, wen wählt man da aus quasi? Genau. Genau, insbesondere weil, also da kommt nicht noch gerade eine spezielle Situation noch dazu, dass wir an unserem neuen Standort direkt neben einer Gemeinschaftsunterkunft sind. Und eigentlich war der Plan auch, ein Willkommensfest zu feiern und die Leute kennenzulernen, dass wir die uns... Das ist nicht zustande gekommen. Und jetzt auch die Frage, wenn wir das dann draußen veranstalten und die Kinder kommen rübergerannt, also kann ich sagen, sorry, aber nur 3 von euch. Das ist halt total schwierig. Das kannst du ja so nicht machen eigentlich. Und das wissen wir auch noch nicht so ganz, wie wir das jetzt lösen. Deswegen macht ihr es jetzt erstmal gar nicht. Also das Fest nicht, genau, aber auch was die Jam-Session zum Beispiel betrifft, ne, machen wir die drinnen, draußen an der Grenze, da sind wir in der Diskussion gerade tatsächlich noch drüber. Habt ihr da ähnliche Probleme im Haus Steinstraße, also wie ihr überhaupt entscheidet, wer kommen darf? Naja, wir haben, wie gesagt, viele unserer Angebote sind nicht so offen, sondern sie sind feste Kursteilnehmer und die haben wir dann einfach geteilt und gesagt, ihr kommt bitte zu der Zeit und ihr kommt bitte zu der Zeit und dazwischen wird gelüftet und ja, Pinsel, Bleistifte und Zeug desinfiziert, naja, und dann geht's weiter. Aber ich meine, das wird dankbar aufgenommen. Es ist besser als gar nichts. Ja. Wir kamen jetzt gerade alle aus einer großen Pause sozusagen. Es lief lange nichts. Wie habt ihr als Schwarlight Express die Pause genossen oder bearbeitet? Wie hat euch das betroffen? Das hat uns natürlich zum einen so betroffen, dass wir alle geplanten Konzerte oder Muggen irgendwie absagen mussten und auch irgendwie alles weiter, also alle Planungen sind natürlich über den Haufen geworfen worden. Das hat natürlich auch so 2 Aspekte. Zum einen haben wir uns natürlich damit auseinandergesetzt, wollen wir jetzt auch streamen, also geben wir dem irgendwie Raum in unserer künstlerischen Arbeit, haben uns dann aber irgendwie mehr oder weniger intuitiv dagegen entschieden und haben gesagt, wir arbeiten lieber an einem neuen Programm und nutzen die Zeit, die wir sonst absolut nicht so hätten, gerade in der Art und Weise, wie wir dann gearbeitet haben, um halt wirklich ein neues Programm anzufangen zu erarbeiten. Genau. Ja, ihr hattet ja vorher euer sehr erfolgreiches und viel gespieltes Programm Daumen hoch aus Sachsen. Da ging es ja so um die Beschäftigung, ja, ich habe es gesehen. Da ging es ja um die Beschäftigung mit Sachsen, dem Standort Sachsen und der Lage, der aktuellen Situation des Landes. Was ist denn das Thema von eurem neuen Projekt? Also wir wollen uns so mit Selbstoptimierung beschäftigen, also was ja eben auch ganz am Anfang von diesem von der großen Pause, wie du es eben genannt hast, da ging es ja ganz schnell darum in sozialen Netzwerken oder halt, du kannst die Zeit jetzt nutzen, also du kannst jetzt, nur weil du nicht auf Arbeit gehen darfst, kannst du ja jetzt den und den Skill jetzt neu erlernen. Also wenn du jetzt die ganze Zeit nur auf deinem Arsch sitzt und diese Pause nicht nutzt, um dich besser zu machen und irgendwie jetzt Brot backen zu lernen oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Skills dir anzueignen, dann bist du halt auch wieder nur für den Arsch so, irgendwie auch so wenig irgendwie dabei rumkommt, zu sagen, ja, vielleicht kann das auch nicht jeder so, vielleicht macht das manche Menschen halt auch betroffen und die verfallen halt in eine Paralyse, statt halt irgendwie sich zu skillen, irgendwie aufzuleveln. Und deshalb dachten wir, wir machen machen, wir gehen jetzt in die Lebensberatung. Also beim letzten Mal wollten wir noch die ganze Gesellschaft ändern. Wir erkennen jetzt, das geht nicht und deshalb ändern wir uns jetzt einfach selber und wollen den Menschen helfen, dass sie sich auch selber ändern und irgendwie in dieser kapitalistischen Welt irgendwie sich besser anpassen und einfach besser werden, immer besser. Ja, ja, spannendes Thema. Wir kommen später nochmal drauf zurück. Also ihr habt euch also gegen alternative Formate entschieden, ne? Also kein Streaming, sondern eher so kreative Pause, ne? Mal überlegen und an einem neuen Programm zu arbeiten. Habt ihr bei Interaction und Steinstraße euch ausprobiert an anderen Formaten? Ja, also wir haben uns mal am Anfang relativ schnell eben über Zoom getroffen oder über Slack, was wir benutzen, und auch mit den Mitgliedern diskutiert und überlegt, was können wir machen. Es sind auch durchaus Ideen hochgekommen. Die Frage ist immer genau, was setzt man am Ende wirklich um? Weil ich am Anfang waren viele so, ah ja, da machen wir ganz viel. Und dann aber kommt genau das, was gerade eben jetzt auch schon angesprochen hat, dieses so produktiv zu werden unbedingt, dann aber merkt man, man kann das eigentlich gar nicht oder nicht jeder kann das. Was ein Projekt, was wir tatsächlich machen, ist aber nicht digital eigentlich wirklich ist, das ist ein Artwalk, weil eben wir haben eine Fotografin bei uns im Team, Gian Jackmack, und sie hat gesagt, naja, lass uns doch mal die Kunst dann rausbringen. Also wenn wir irgendwie nicht drinnen sein können, können wir ja auch draußen irgendwie die Begegnungsformate schaffen und da eine Öffentlichkeit eben herstellen. Also so einen, das eben in den Schaufenstern in der Straße im Osten ist, der findet der statt im August, dass man sich da mit fotografischen Arbeiten bei uns bewerben kann und wie die dann eben ausdrucken, groß hinhängen. Und da war auch das Kulturamt super kulant, weil die uns da auch entgegengekommen sind in der Umwidmung von Geldern zum Beispiel. Weil das ist ja auch mal eine Frage, ne? Eigentlich hast du was geplant, eigentlich haben wir Museumsworkshops geplant, die kann man aber nicht mehr durchführen, weil man kann nicht mehr in der Gruppe durchs Museum laufen, zumindest nicht in der Zeit, jetzt noch vor kurzem. Und deswegen so die Idee, lass das, das nach draußen bringen, weil draußen kann man rumlaufen, draußen gibt es nicht diese Hygienevorregeln und trotzdem irgendwie Kunst auch für jeden zugänglich zu machen, ne? So, und ist das ist eigentlich auch mal noch ein Gang. Ist das ein neues Format oder gab es das eigentlich schon mal? Ist das so? Also gibt es bestimmt schon mal in der Welt. Ja. War für uns das Neue, genau. Also das ist eben entstanden in Reaktion darauf, dass eigentlich diese Museumsformate, die wir normalerweise machen, nicht funktioniert haben, und dann wir so gebrainstormt haben und Kian dann so meinte, ja, ey, lass doch rausgehen so. Und eben nicht auch alles digital machen. Ich habe es auch so ein bisschen der Wunsch, jetzt nicht diese ganze Digitalisierung, die auch sehr anstrengend ist, weil ich zum Beispiel auch mit der Theatergruppe in Online-Proben gegangen bin, das aber auch sehr, also es war total schön, aber super anstrengend, dieses immer so kommunizieren über den Bildschirm, und da eben eher der Wunsch war, trotzdem noch Kunst und Kultur irgendwie haftbar zu machen, aber im öffentlichen Raum eben haptisch zu bleiben irgendwie doch. Ja, das klingt nach einer schönen Idee. Ja, wann wird es, also ist das schon zu sehen? Kann man da schon? Nee, die Frist ist der 7. Juni, bis dahin kann man sich bewerben, und dann ab dem 6. Juli beginnt dann quasi der Walk. Und einen Monat lang hängen dann die Sachen aus. Okay. In der Route, es gibt so einen, wie heißt das, GP, so einen Online-Stadtplan, den man abrufen kann, als auch, dass es in den Läden dann auch noch einen Plan ausliegt, den man sich nehmen kann. Cuando lo hacen padre, tu miedo. Ich wollte übernehmen mit dem Stichwort Theaterproben. Da sind bei uns auch einige online gelaufen. Stückentwicklung, Stücke schreiben, die die Leute selber machen. Das ist natürlich alles, wie sehr, sehr, Laura schon sagte, sehr aufwendig. Aber es hilft, die Verbindung zu halten. Und jetzt freuen sich die Leute, dass sie wieder zu uns zum Proben kommen können. Wir haben die Tänzerin, die bei uns Kindertanz machen, die haben Lehrvideos gedreht und die an die Kurskinder weitergeschickt zum Agieren. Wir haben teilweise Angebote online gestellt, was so bildende Kunst, Knickgeschichten, witzige Osterbasteleien und so ein bisschen Zeugs. Ein Angebot, was wir live machen wollten, Musikangebot mit einem Kooperationspartner in Grünau, mit dem Heizhaus, Ende April, die Open Stage, die ist dann sozusagen online gestreamt worden. Und ansonsten haben wir uns ein paar analoge Formate gesucht. Wir haben zum Beispiel Einkaufshilfe installiert für Senioren und haben auch über einen Kooperationspartner, das Deutsche Kinderhilfswerk, so eine Versorgung von Kindern in prekären Lebenslagen mit Grundnahrungsmitteln und über ein ASD vermittelt, solche Dinge dann noch mit installiert. Cool. Ich hätte mal eine Rückfrage, genau, weil kannst du das einschätzen, wie so die Angebote angenommen wurden von euch in der Zeit? Das frage ich mich nämlich immer. Also teilweise sind sie ja gezielt an die Kurskinder gegangen. Da können wir es einschätzen, die sind ungefähr mindestens zu zwei Dritteln angenommen worden. Bei den anderen haben wir, also die wir einfach bloß so auf die Website gestellt haben, wissen wir es nicht. Wir wissen bloß, dass es unheimlich anstrengend und zeitaufwendig ist, das zu produzieren und wie dann der Ertrag wirklich ist. Aber ich finde, man muss selber was machen, sonst hängt man ja dort, wo nicht bei der Selbstoptimierung, sondern bei der Selbstaufgabe. Aber da wir gerade bei dir sind, Micha, du hast ja wirklich langjährige Erfahrung in der Kulturarbeit. Ich wollte dich fragen, du bist in Leipzig aufgewachsen, du hast die DDR erlebt, ne? Du kennst das Haus Steinstraße noch als Jugendkulturhaus Arthur Hoffmann. So mal im Vergleich heute und damals, also 70er, 80er Jahre vielleicht und heute, wie hat sich die Kulturarbeit verändert? Wie hat sie sich verändert? Okay, es war auch zu DDR-Zeiten, glaube ich, schon immer von Fördermitteln und von staatlicher, ich will mal sagen, Regulierung betroffen, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen. Also früher war es der Rat des Stadtbezirkes, der für die Kulturarbeit in den einzelnen Kiezen und Quartieren zuständig war. Und jetzt ist es einfach das Kulturamt. Ja. Da siehst du eine Ähnlichkeit. Da sehe ich eine Ähnlichkeit. Mhm. Eine Ähnlichkeit sehe ich auch, dass immer die Leute erfolgreich sind mit Kulturarbeit oder freier Kulturarbeit, die sich selber was trauen und die Freiräume ausnutzen und ausdehnen. Das ist überhaupt das Prinzip, wie sich was entwickelt. Mhm. Und das dritte Prinzip, was ich konstatieren würde, ist einfach ein gewisser Zufall, eine Konstellation von richtigen Leuten in der richtigen Konstellation zum richtigen Zeitpunkt und ein bisschen Glück dazu. Also ist es eigentlich konstant geblieben? Also es gibt das Einzige, was ich vielleicht anders sehe, ist auf der aktiven Seite oder auch auf der Nutzerseite. Ich hatte zu DDR-Zeiten den Eindruck, dass mehr, also die Anzahl von Studierenden, jungen Menschen nicht so hoch war. Es waren mehr Lehrlinge, auch unter Theaterpublikum oder unter Musikpublikum. Es waren mehr Handwerksberufe oder generell so nicht so kulturaffine Kreise, wie man heute sagen würde, da auch durchaus selbstverständlich mitvertreten. Und das hatte meiner Ansicht nach auch ein bisschen was mit Bildung zu tun. Ja. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ist, wie gesagt, meine private Einschätzung. Okay, ja, aber es klingt Spannend. Was kannst du uns noch ganz kurz erklären, was eigentlich ein Jugendkulturhaus ist? Also es gab ja in der DDR diese Massenorganisationen, Parteien und Massenorganisationen. Also die Massenorganisationen waren zum Beispiel die Freie Deutsche Jugend. Und die hatte dann also Jugendkulturhäuser, sozusagen die ästhetische und politische Bildung der heranwachsenden Generation zu linientreuen Marxisten-Leninisten. Ja. Organisiert von den Jugendlichen? Auch dort, wie gesagt, günstige Konstellationen haben solche Dinge ermöglicht. Also auch im Film, im Punkt des Jugendclubs an der Ecke und des Jugendkulturhauses. Jugendclub an der Ecke ist heute die NATO und Jugendkulturhaus Arthur Hoffmann ist heute Haus Steinstraße. Und da war die Konstellation im Stadtbezirk Süd zum Beispiel so, dass die Kulturbeauftragte auch von der Blockpartei war, ich glaube von der FDP oder NDPT, also nicht SED-Mitglied. Und die hat sozusagen mal einen Menschen eingestellt, der war offiziell eingestellt als Hausmeister im Rat des Stadtbezirkes, hat sich aber um die Entwicklung dieser beiden Standorte gekümmert, hat dort sozusagen auch Gruppen von jugendlichen, jungen Menschen, die engagiert waren, mit denen zusammen dort Programm gemacht. Also da war schon einiges möglich. Ja. Und das war, finde ich, spannend. Und auch solche Sachen haben dann zu einem Umschwung irgendwann mal 10 Jahre später geführt. Diese Kulturarbeit war sozusagen politisch ausschlaggebend eigentlich. Ja, ausschlaggebend würde ich vielleicht nicht sagen, aber sie hat sozusagen kritisches Bewusstsein entwickelt, geschärft, Kommunikation irgendwo ermöglicht und dann irgendwo ein kleines Rinnsal in den großen Strom gegeben. Ja. So ein bisschen das, was du vorhin sagtest mit hier Freiräume ausdehnen. Ja, genau. Da, wo der Knackpunkt so ist, meinst du das so als so ein Moment? Ja, also was zum Beispiel nach der Wende mit dieser ganzen Clubkultur passiert ist. Das war eben zu DDR-Zeiten, das war Liedermacher, Free Jazz, Amateurtheater und Pipapo. Also zu Amateurtheater vielleicht noch ein interessantes Ding, fällt mir gerade ein. Da hatte jeder Betrieb oder jeder Großbetrieb in der DDR sozusagen eine Kulturverpflichtung. Und im Stadtbezirk West, wo ich damals am Haus der Volkskunst gearbeitet habe, da waren 3 Riesenkombinate, die hatten jeder eine Amateurtheatergruppe, die wirklich politisch anspruchsvolles Programm mit jungen Leuten für junge Leute gemacht haben. Und heute sind wir mitten in der Selbstoptimierung. Von wegen politisch, oder? Also wer weiß, also wie steht es da eigentlich um die Kunst und Kultur? Also wir hatten das ja gerade schon mal. Würdet ihr sagen, Kunst und Kultur steht heute unter Selbstoptimierungsdruck? Ja, auf jeden Fall gibt es da, also ich glaube schon ganz allein die Dynamiken, die sich jetzt rausgebildet haben durch halt eine Digitalisierung oder halt eigentlich diese Bewertungsdynamiken, die sich halt durch zunehmende Digitalisierung irgendwie entstanden sind und halt durch diese Märkte, die sich da auch aufgetan haben. Das ist gerade, glaube ich, oder auch für uns Kleinkünstler irgendwie, gerade für den Kunst- und Kulturbereich, ziemlich merklich. Also A, durch dieses Überangebot, was ja zum einen, also es hat ja immer diese 2 Seiten. Es gibt ja diese Seite, wie es so angeboten wird, ist es wahnsinnig schön, man sieht die Vielfalt, man kann sich vernetzen bis ans andere Ende der Welt. Das stimmt. Auf der anderen Seite hat man aber auch eine viel größere Vergleichbarkeit, und zwar halt nicht nur in einem kleinen Rahmen, sondern im globalen Rahmen. Und das kann halt dazu auch wieder führen, dass man dann halt eigentlich auch komplett untergeht, beziehungsweise halt, gerade digital finde ich es halt schwierig, gerade auch zum Thema irgendwie Streaming. Es ist schön, dass es diese Möglichkeiten gibt für manche Leute, für andere Leute gibt es die Möglichkeit nicht, aufgrund fehlender Hardware zum Beispiel. Und dadurch bremst es Leute aber auch aus. Das ist eigentlich wieder ein relativ exklusives Verhalten, irgendwas sich da auch mit reingeschlichen hat. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass es ist jetzt halt diese Digitalisierung, gibt ja eine neue Tendenz, aber letztendlich ist es in dem Bereich ja schon lange so. Also Künstler sind ja schon lange irgendwie eine Vorarbeit für diese ganze neoliberale Selbstvermarktungsgeschichte, irgendwie halt selber Zeit einteilen, sich selber ausbeuten, halt definitiv unter Mindestlohn arbeiten für halt einen größeren Lohn, den man vielleicht irgendwie annimmt. Und das ist jetzt halt einfach nur noch gerade in dem Moment jetzt in dieser Phase der Krise, in der wir schon lange leben, jetzt die Corona-Phase halt, einfach eine verschärfende Tendenz, dass eben, was Georg eben gerade schon gesagt hat, dass irgendwie man in dieser Aufmerksamkeitsökonomie noch mehr kämpfen muss, noch mehr auf, was so irgendwie auffallen muss und muss heißt, dass ich muss irgendwie investieren, indem ich Likes kaufe, damit ich überhaupt vom Algorithmus höher gespult werde. Ich brauche irgendwie eben auch die Hardware, um HD-Videos produzieren zu können und so. Also das ist halt so. Ja. Das ist halt was man verfährt. Ja, um da auch nochmal anzuknüpfen, was vielleicht auch mal irgendwie so ein Punkt ist, den man oder den ich auch lange Zeit immer gerne vergessen hat, weil man das Internet vielleicht auch, ich weiß nicht warum, auch eine Zeit lang gefühlt wertfrei gesehen hat. Das Internet ist ja in keinster Weise irgendwie ein egalitäres System oder sowas. Also gerade durch Social Media, wo präsentiere ich mich wie? Also diese ganze Ökonomie, die da stattfindet, die hat natürlich eine eigene Gesetzmäßigkeit, ob man das jetzt so irgendwie, die man aber dann halt nicht so vielleicht direkt sieht, wie man das noch jetzt vielleicht zum Beispiel in der Musik von Labelarbeit kennt. Dann hängst du Plakate auf, dann ist das Geld dort und dort verteilt und es sind halt einfach auch andere Dynamiken, die da irgendwie stattfinden, die auch nochmal eine ganz neue Dimension irgendwie annehmen. Und das ist halt dann gerade, wenn man sagt, es ist ja schön, dass wir die Möglichkeit haben, digital jetzt irgendwie auch in Zeiten der Krise uns zu präsentieren, unsere Arbeitsfortschritte zu präsentieren, vergisst man halt eigentlich, dass man auch eigentlich wieder in einen anderen Markt eigentlich reingeht in dem Sinne und gar nicht irgendwie sein nichts Befreiendes, wie das oft irgendwie angesehen wird, finde ich. Wie geht ihr als Künstler damit um oder als Kulturschaffender? Also sagt ihr, wir gehen jetzt frontal in die Kritik? Oder wir versuchen regionaler zu arbeiten, also sozusagen zurück in den Bezirk, zurück in die Nachbarschaft. Was sind eure Antworten darauf? Also was wir schon sagen können, dass wir auf jeden Fall schon an allen möglichen Orten gespielt haben. Sei es vor 7 Leuten in Meißen in einem Garten oder sei es halt irgendwie vor, keine Ahnung, 100 Leuten auf dem Festival. Ist eigentlich völlig egal. Die ganze Bandbreite war auf jeden Fall schon dabei. Hauptsache nicht im Internet. Hauptsache nicht im Internet. Ja, so halb. Wir haben ja auch Musikvideos. Also ich glaube, das war auch eine zweischneidige Entscheidung. Das war auch, wir haben auch schon darüber geredet zu streamen, aber irgendwas hat sich dagegen auch immer so ein bisschen gewehrt. Vielleicht machen wir es auch noch an dieser Stelle, das soll kein komplettes Ausschluss sein. Aber ich glaube, so einfach diese Art und Weise, wie streamen halt, oder wie viel Raum das eigentlich einnimmt, darüber nachzudenken, ob ich jetzt meine Kunst streambar machen sollte, finde ich halt schon, also das hat irgendwie, glaube ich, mir zu viel Raum gekostet. Mhm. Und dadurch, dass wir auch die Art und Weise, wie wir halt auch unsere Kunst machen, also ja, auch sehr raumbezogen ist, das geht ja dann alles komplett flöten. Also wir brauchen ja auf jeden Fall ein Publikum, mit dem wir interagieren können. Das fehlt ja ganz viel. Also gerade unsere Personen leben ja auch von irgendwie Schockmomenten und dadurch, dass wir auch mal nah an die Leute rangehen können. Das können wir natürlich mit der Kamera auch machen, aber dann riechen sie uns nicht. Das ist halt schon wichtig. Yo vidi una garza mora dándole combate un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vidi una garza mora dándole combate un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón. Ja, ich fand das gerade einen spannenden Punkt, wo es um die Selbstoptimierung geht. Vor allem, dass ja eigentlich die Künstler sozusagen das Flaggschiff waren oder sind dieser Selbstoptimierung. Würdest du da mitgehen, Laura? Ja, beziehungsweise, es kam ja schon so durch, dass sich eigentlich das verschärft, was schon vorher so war. Also dieses flexibel, immer reagieren, immer irgendwie kreativ sein, etwas Neues ausdenken und dabei immer noch trotzdem cool und sexy bleiben. So. Das ist vorher auch schon gewesen. Und jetzt so von wegen, ach, das kennt ihr doch schon, macht es doch jetzt auch mal alle bitte. Also jetzt gerade während der Pandemie sozusagen. Genau, genau. Also es ist, ich habe eh das Gefühl, dass die Pandemie vieles größer macht, was eigentlich vorher ja auch schon als Problem bestand oder als Problem, also als Situation, wie auch immer, war, es einfach irgendwie größer oder krasser wird. Und manche Sachen dann natürlich auch vielleicht bewusster werden, also diese Aufmerksamkeitsökonomien und so weiter und diese Flexibilität und Selbstoptimierung, das war ja vorher auch schon ein Thema, aber jetzt habe ich das Gefühl, wird es nochmal deutlicher. Also ich hatte da auch letztens mit einer Kollegin eine Diskussion drüber und diese Frage so, muss ich das jetzt auch machen oder kann ich nicht mich irgendeiner Form dem auch verwehren? Oder beziehungsweise hast du ja auch danach gefragt, wie kann man das weitergeben oder zurückspiegeln? Also ich hatte das jetzt zum Beispiel mit einem Auftraggeber für einen, ich bin auch als Theaterpädagogin tätig, so da kann man das zurückmelden. So, hey Leute, ja, ich überlege mir gerne was Neues für die Teilnehmer, aber nicht einfach so. So, Achtung. So auch da zu sensibilisieren bei den, mit den Menschen, mit denen man arbeitet, je nachdem, wer das halt ist. Es geht wahrscheinlich mit einem, ich weiß es nicht genau, aber bei denen war es so, wir haben halt den zurückgemeldet, hey, das kann nicht selbstverständlich sein, dass wir uns auch noch nebenbei irgendwas ausdenken, damit alles bei euch so läuft, wie es immer laufen soll. Michael, findest du, dass dieser Druck da über die Jahre zugenommen hat, also den Laura gerade beschreibt? Ich sage mal jetzt was allgemein, weil man muss ja auch immer differenzieren. Also ich finde, es trifft da wieder auf die Selbstoptimierung der freien Künstler das Wort zu, die Revolution frisst ihre Kinder, so ist das schon irgendwo richtig. Die haben sich Jahre, Jahrzehnte lang erst einmal entwickelt, die Freiräume genutzt und jetzt ist niemand mehr da, der sich um sie kümmert. Also jetzt wird, glaube ich, systemrelevant vorausgesetzt, na, die werden schon für sich irgendeine Lösung finden. Der sich um die Künstler kümmert. Die sollen sich ja weiter um sich selber kümmern, das sind sie ja gewohnt. Ja. Also sozusagen die negative Freiheit, die bleiben dann sich selbst überlassen. Während die anderen, über die man sich sozusagen immer als Stützen subventionierend gekümmert hat, um die kümmert man sich natürlich weiter. Das finde ich, sind sie sozusagen teilweise ungerechtigterweise oder unberechtigterweise Opfer ihres eigenen Aktivismus geworden. Eine interessante Perspektive, ja. Ja, ich sehe es so. Und jetzt von soziokultureller, also wir sind ja nicht freie Künstler. Wir sind Soziokultur, wir sind gut gefördert. Da gibt es auch andere, die schlechter als wir gefördert sind. Das muss man auch sehen. Ich kann jetzt bloß von unserer Seite aus sehen, was ich als Verpflichtung der Soziokultur sehe, ist nicht unbedingt Selbstoptimierung, ist auch nicht Optimierung. Es ist einfach Offenhalten der Kanäle, der Antennen, der Wachsamkeit für die Bedürfnisse, für die Problemlagen der Gesellschaft, für den Menschen, die einen umgeben und mit denen dann gemeinsam was zu machen und an Lösungen zu arbeiten. Das ist einfach was anderes, glaube ich. Ja. Ich glaube, da spielt auch das rein, was du vorhin gesagt hast, nämlich diese Frage nach auch, also in Verbindung bleiben, ne? Optimierung, erreicht man wirklich so viele neue Gruppen? Kommen die alle dazu? Also ich glaube, bei unserem offenen Treffen online ist keiner gekommen. Normalerweise sind da viele Leute, weil selbst ich würde mich, glaube ich, nicht so sehr trauen, irgendeinen Online-Treff, wo ich neue Leute kennenlerne, vielleicht hin. Und vielleicht traue ich mich auch, keine Ahnung, es gibt sicherlich auch Leute, die das tun, aber es ist halt, ich glaube, es sind halt besonders die direkten Personenkreise, die man schon hat und da die Bedürfnislagen zu erkennen, da vielleicht, das kann man dann integrieren in auch eine digitale Arbeit oder wie auch immer, eine optimierte Anführungszeichen Arbeit, aber es ist genau da eher ein anderer Fokus, nämlich auf diese Verbindung zu halten und die Menschlichkeit auch da so ein bisschen so drin und zu halten, auch in diesen Online-Proben oder wie man es nennen möchte, dass man da den Kontakt, die Verbindung in Verbindung bleibt. Michael, du hast es ja gerade schon angesprochen. Also vor 2 Wochen wurde ja etwa klar, dass die Leipziger Kulturszene auch sachsenweit erstmal wenig bis gar nichts von den Soforthilfen und den Krediten des Bundes und des Landes profitieren wird. Und gemeinnützige Vereine, denen wird nicht geholfen. Diese müssen selbst für die Einnahmeeinbußen aufkommen. Viele Leipziger Kulturbetriebe und Theater sind davon betroffen und wissen jetzt nicht, wie sie das Loch alleine stopfen sollen. Wie geht es Haus Steinstraß damit? Seid ihr davon auch betroffen? Naja, nicht so sehr. Ja. Wir sind, wie gesagt, ich hatte ja schon uns als privilegiert eingestuft. Also gemessen an unserem Etat sind jetzt letztlich mal gerade ungefähr 15, 16, knapp 20% einnahmerelevant. Also die werden durch Einnahmen, also Kursgelder und Eintrittseinnahmen. Wir haben einen relativ geringen Wirtschaftsbetrieb, also keine große Kneipe, keine große Vermietungsstrategie. Da sind wir natürlich in dem Fall von Vorteil mit einer relativ hohen Fördersumme und einem relativ geringen Geschäftsbetrieb im Vergleich zu anderen Häusern wie, was weiß ich, Coney Island, Werk 2, Geiserhaus, die Riesenhäuser haben, die keine Möglichkeiten haben, Einnahmen zu generieren, die teilweise aber auch mit Künstlern oder für Künstler arbeiten, denen sie dann nicht sagen können, okay, wir dürfen hier bloß ein Drittel der Leute reinlassen, seid ihr mit einem Drittel der Gage zufrieden? Die Leute, die bei uns auftreten würden, die machen das just for fun. Das sind Amateure. Also das ist ein ganz anderer Ansatz. Also gibt es auch so verschiedene Möglichkeiten, die in der Soziokultur einfach differenziert betrachtet werden müssen. Da ist nicht ein Haus gleich das andere. Ja, ist Sparleib Express davon betroffen? So, zweiten Schritt. Naja, also wir haben eigentlich uns jetzt nicht um Gelder beworben, also weil unser Auftritt, also du hast ja vorhin gesagt, dass wir das Stück häufig gespielt haben, aber so häufig haben wir es letztendlich gar nicht gespielt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt so da wirklich unser Einkommen draus generieren. Also eher das, was ich in meiner Lohnarbeit mache, ich arbeite auch im Theater, dass ich da irgendwie auch nicht arbeiten konnte, aber es ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt einen mega großen finanziellen Verlust erlitten durch unser Nicht-Spielen-Können. Also klar wäre es gut gewesen, das Geld zu machen und halt diese Auftritte zu machen, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das in unserer Kalkulation so fest drin und deshalb wollten wir da auch staatliche Hilfen irgendwie gar nicht, haben wir gar nicht erst mit gerechnet eigentlich. Ich meine nur, es betrifft euch ja vielleicht schon, weil ihr ja auch Orte braucht, um euer neues Programm wieder zu spielen, ne? Und diese Orte werden vielleicht in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich denke, den Schrebergarten wird es noch geben, ne? Aber ja, in Meißen aber. Ja, in Meißen, aber das meine ich eben und vielleicht noch mal ein bisschen auf vielleicht auch das Thema der Solidarität zu sprechen zu kommen. Ich meine, wir leben ja alle in einer Stadt, ne? Und wir sind alle Teil der Kultur, würde ich sagen, also sei es Soziokultur, Kunst oder Pädagogik. Was seht ihr da für Perspektiven eigentlich? Also es gibt dieses Problem, das steht jetzt gerade im Raum und habt ihr da irgendwie Ideen, das gemeinsam anzugehen? Weil irgendwo sind wir alle betroffen. Ich meine, das Haus Steinstraß hat jetzt vielleicht 10-20% Verluste, andere Theater viel, viel größer war. Ja. Künstler sind im zweiten Schritt davon betroffen. Ne? Das wäre so ein bisschen das, was ich meine Frage im Also vielleicht nochmal ganz kurz, um auf unseren Bezug nochmal kurz zu sprechen zu kommen. Also du hast da völlig recht. Wir sind gerade in der Art und Weise, was für Kunst wir machen. Und das, wir hätten ja auch dummes Sachsen-Kabarett machen können. Wir hätten auch Streamer werden können. Vielleicht, da wären wir unabhängig von Räumen gewesen, aber in der Art und Weise, wie wir Kunst machen und vielleicht auch diese Art von Independent Frontalbespaßung, die wir uns irgendwie so antrainiert haben über die Jahre, da sind wir abhängig genau von solchen Räumen, die uns da auch die Möglichkeit bieten, genau das zu spielen und mit dem Publikum, was noch kommt. Also mit dem Ausfall solcher Räume sind wir quasi auch dem Untergang sehr nahe. Also wir können natürlich immer noch in irgendwelchen Vorgärten spielen oder sowas, aber das ist schon richtig, wir sind da schon komplett abhängig auch von den Räumen. Dementsprechend betrifft uns das eigentlich auch sehr direkt. Was wir da jetzt als Kleinkünstler irgendwie machen können, es ist halt wieder die Frage, ne? Zum einen kann man sagen, klar, so die große Idee der Solidarität, gerade in der Off-Szene, können wir natürlich als richtig einschätzen, was wäre jetzt unser Impact als Künstlergruppe. Wir könnten so sagen, okay, was können wir? Wir können for free spielen, wir können irgendwie Soli-Bingo machen, also solche Sachen können wir anbieten oder so irgendwie engagieren, aber uns sind dann ja ab einem gewissen Punkt auch irgendwie die Hände ein bisschen gebunden. Ja, das fand ich, das war tatsächlich auch was mich ziemlich fertig gemacht hat, auch eine Zeit lang, ist in diesem Lockdown oder in diesem sogenannten Lockdown, war ja keiner, wir durften ja raus und so, dass in der Social-Media-Blase, in der ich mich befinde, ich halt die ganze Zeit zugestrahlt werde mit irgendwelchen kleinen Projekten, mit Clubs, mit Theatern. Alle brauchen jetzt mein Geld. So, ich muss solidarisch sein, ich muss den, also sowohl Künstler, die ich leiden kann, als auch eben Orte, ob das Clubs sind, ob das Theater sind oder die Kneipe, die irgendwie es jetzt schwer hat, aber ich bin so, yo, welches Geld? Ich habe ja auch kein Zoo. Es macht mich dann eigentlich, ich kann jetzt entweder mich auch hinstellen und auch noch einen Aufruf machen, aber irgendwie ist halt so, ja shit, ich fühle mich dadurch schon wieder befangen, dass ich irgendwie leider nicht helfen kann so und eigentlich an alle irgendwie helfen müsste. Ich weiß, ich muss mich damit nicht gemeint fühlen, so, weil wenn ich kein Geld habe, muss ich es nicht geben. Das ist auch das Solidaritätsprinzip. Aber halt irgendwie so, es hat mich auch irgendwie ganz schön betroffen gemacht. So, okay, ich sehe, dass das alles irgendwie schwierig ist, aber ich da irgendwie gar nicht meinen Teil so, gerade weil ich eben kein Geldmittel habe, irgendwie da beitragen kann. Aber ja, aber auf der einen Seite, was für Vorschläge oder was für Ideen hätte man da irgendwie Geld ranzuschaffen für die ganzen Orte? Also ich glaube, zum einen hätte keiner irgendwie aus der Branche Kleinkunst oder all die Leute, die irgendwie auch in den Häusern spielen, was dagegen, wenn es ein Angebot gäbe, was kann ich machen, irgendwie sich da irgendwie einzubringen. Wenn man das jetzt irgendwie auf eine politische oder gesellschaftliche Art bringt, dann hat das eine andere Dimension. Also dann ist das irgendwie eine andere Diskussionsgrundlage. Aber die Frage ist ja erstmal gerade bei uns als Kleinkünstler, was können wir jetzt machen? Und da fehlen auch so ein bisschen die Angebote. Klar können wir sowieso die Bier kaufen und könnten spenden, aber was können wir damit machen mit dem, was wir können? Und das ist ja eigentlich genau die Räume bespielen, die wir nicht mehr bespielen dürfen. Das oder jetzt gerade können oder jetzt langsam wieder können. Und da fehlt ja auch quasi unser Wert, den wir auch einbringen könnten zur Solidarität zum Beispiel, außerhalb von unserem Menschlichen, und wir helfen mal mit und machen das. Aber ich finde genau das, was ihr gerade gesagt habt, zeigt ja irgendwie, dass man manchmal nur dieses, was kann ich als Einzelperson, als Einzelkünstler oder Duo in eurem Fall machen, oder ne, ich kenne das ja selber auch als irgendwie Künstler, dann deswegen glaube ich, muss man unbedingt irgendwie Wege finden, Synergien herzustellen. Also sei das sowas wie diese Talkrunde auch zu machen, ich finde, das trägt auch seinen Teil dazu bei. Das heißt, tatsächlich irgendwie politisch, also auf einer nächsten Ebene, glaube ich, irgendwie auch immer dann zu denken. Also einerseits, was du gerade meinst, mit den außerhalb in diesen Räumen wieder reinzugehen, aber auch tatsächlich irgendwie politisch zu denken auf der nächsten Ebene. Also es muss irgendwie ein Rettungsschirm her für die Kunst und Kultur. Und ja, Spenden kann halt nicht die dauerhafte Lösung sein. Ja, das kann helfen und das soll auf jeden Fall auch gemacht werden und es ist gut, aber es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass eigentlich irgendwie anders da, also nämlich die Politik, irgendwie aktiv werden muss. Ich meine, Lufthansa wird auch gerettet. Es ist sehr viel enger dort. Ja. Ich finde, genau das ist der Punkt. Also systemrelevant ist die Soziokultur, die Kulturszene. Doch wir kriegen immer erzählt, naja, die Lufthansa hat 140.000 Beschäftigte in Deutschland und Daimler-Benz hat so und so viele. Ich glaube, wenn man Soziokultur, freie Künstler, freie Konzert- und Clubveranstalter mal in Deutschland zusammenzählt, da kommen wir auf eine ganz schöne Anzahl. Und dann ist eigentlich die Politik, denke ich, auch in der Pflicht, alle, die da jetzt durchs Raster fallen, die ganzen Selbstständigen, die für ihre Probenräume, für Mieten, für Sachdinge gefördert werden, aber für sich selbst nicht. Auch, es gibt viele gute Ansätze, auch in Leipzig mit dieser Auszeit, mit dieser Stipendien für Förderung, aber das reicht eben wirklich nicht aus. Und ich denke, wir müssen, auch wenn es uns selber nicht betrifft, immer wach bleiben für die Bedürfnisse der anderen und uns dann solidarisieren. Dankeschön. Ja, wie bringt man jetzt die Kultur dazu, ihre von dir gerade benannte Pflicht zu sehen? Wie bringt man die Politik dazu? Naja, also wir arbeiten ja letztendlich daran, ein gesellschaftliches Bewusstsein irgendwie in eine Richtung zu verändern, wo die Politik irgendwie halt das repräsentiert und da mitgeht. Also letztendlich erwarte ich halt davon, dass wir uns gesamtgesellschaftlich halt in eine Richtung entwickeln, wo wir uns über so einen Kram eigentlich überhaupt keine Gedanken mehr machen müssen. Also dass irgendwie, also wir brauchen halt eine komplett andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Also ich will gar nicht darüber diskutieren müssen, ob ich Lufthansa retten muss. Ja. Oder ob wir jetzt, also irgendwelche Fleischkonzerne, die da halt jetzt irgendwie die Mitarbeiter irgendwie krank werden lassen und die Bild am nächsten Tag, die Grünen wollen unser Fleisch teurer machen, das ist halt so, what the fuck, so. Ich will gar nicht darüber diskutieren müssen, okay, welche individuellen Rettungsschirme gibt es. Ich will eigentlich, dass ich außerhalb von Krise als Künstler oder nicht als Künstler, als arbeitsloser Mensch, weil er irgendwie krank ist oder als, weiß ich nicht, also als eigentlich jede Person mir keine Gedanken darüber machen muss, ob ich irgendwie was zu essen habe und meine Bude bezahlen kann. So, ich möchte eigentlich, dass das von vornherein grundsätzlich geklärt ist. Und ich möchte vor allem auch eine Zukunft haben, für die sich das lohnt. So, und das ist halt irgendwie, daran muss irgendwie der gesellschaftliche Wandel hingehen und das am besten schnell. Aber ja, leider ist es jetzt keine Short-Term-Lösung. Insofern ja, würde ich erstmal tatsächlich von den Regierenden erwarten, dass jetzt hier Kohle ausgeschüttet wird. Das geht nicht mehr, die man bei anderen Dingen einsparen könnte oder große Krisengewinner wie Amazon ordentlich besteuern. Ja, voll. Also die Kohle ist ja da. Also wir reden jetzt, also da gibt es jetzt so Vorschläge, ob wir den Mindestlohn absenken, um aus dieser Krise zu kommen. Oder was zur Hölle? Na klar, die Leute waren jetzt die ganze Zeit nicht arbeiten, dass sie mal für weniger Geld arbeiten gehen. Das ist doch einfach nur, wenn ich das wieder dürfen. Ja. Was soll das? Ja, meine Frage zielte auch ein bisschen in die Richtung, was denn, sag ich mal, die Kulturszene, die ja wirklich, also Kultur ist ja ein weiter Begriff auch und darunter zählen ja auch sehr viele, eben ja nicht nur die Künstler, was für die jetzt eigentlich der nächste Schritt sein könnte. Also nehmt mal an, ihr wäret sozusagen, ihr könntet zu all diesen Leuten sprechen, also was wäre sozusagen euer Anliegen, also was würdet ihr gern predigen sozusagen oder einleiten sozusagen, also wenn es um eine Aktion... Kauft unser Album. Nee, aber Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht so unterbrechen. Also prinzipiell schon, wenn man, also bin ich vielleicht doch ein bisschen Idealist, ich würde halt schon gerne weg von diesem Kunst heißt Kleinunternehmer sein, Kunst heißt irgendwie, ich sorge für mich selbst, ich brauche meinen Proberaum, irgendwie ich brauche mein, tja, was, schon hin zu einer irgendwie zu einer Art und Weise von Verständnis, dass wir alle in einer Szene sind, dass wir auch halt quasi alles Künstler und alle Kulturschaffende sind und dementsprechend auch da untereinander diese, das ist auch ein bisschen problematisch, dass in der Krise dieser Solidaritätsbegriff so vielfältig verwendet wurde. Also ich habe schon manchmal ein Problem damit sozusagen, wenn ich jetzt vor allen Menschen dieser Welt sprechen könnte, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort Solidarität irgendwie so sagen könnte mittlerweile, weil ja. Solidarität ist alles. Solidarität ist auf einmal, dass man, ach was weiß ich, alles ist solidarisch. Alles ist solidarisch. Ja, naja, ist auch die nicht solidarischen Dinge halt. Ne? Genau. Lufthansa retten ist solidarisch. Dann lass uns doch einen anderen Begriff einführen. Was wäre denn eine Alternative? Naja, ist sozusagen eine kulturelle Grundversorgung, die sichergestellt werden muss. Und vielleicht, mir spukt jetzt gerade diese Rede vom, ich weiß nicht, Chief Seattle an die amerikanische Nation von vor 130, 140 Jahren. Und dann, das war die Erde oder das war irgendwie Kultur, sondern auch die Hochkultur, dass man sagt, okay, nun stellt euch doch mal vor, ja, wenn es das alles nicht mehr gibt, was machen eure Kinder? Keiner spielt mehr Instrument, keiner hört mehr Musik, keiner tanzt mehr, keiner geht mehr ins Theater, alles weg. Lohnt sich das noch? Wollt ihr so leben? Und das in Kultur, es gibt, wie gesagt, dieses alles beinhaltet und eben nicht nur die Hochkultur. Und deswegen finde ich es einfach auch wirklich wichtig, weil dort auch wahrscheinlich von den Entscheidern oder von vielen, die da ein bisschen höherer Position sind als wir, die gutiert und genossen und wertgeschätzt wird, dass die Solidarität, die unter uns herrscht, also auch dort mit hergestellt wird und die unbedingt mit ins Boot gehört, dass man sozusagen die Kulturszene nicht auseinander dividieren lässt, sondern dass es eine gemeinsame Aktion von Kultur auch gibt. Auch, ich meine, es hat einen Leipziger Musiker, ich glaube von Amar Kurt, der David Aller, diese erste Petition losgetreten. Und der hatte eben auch alles im Blick. Und genauso sollten wir sozusagen uns nicht auseinanderdividieren lassen, sondern die Geflüchteten noch mit. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also ich würde, oder was wir jetzt schon machen, wir propagieren natürlich weiter die Überwindung des Kapitalismus und hoffen, dass sich da Leute mehr anschließen und für eine bessere und gerechtere Gesellschaftsordnung. Das war Kulturrelevant. Aufgrund einer technischen Störung konnten wir leider nicht das gesamte Gespräch aufzeichnen. Wir bitten um Verzeihung und bis zur nächsten Woche. Fünfundzwanzig Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt? 25. Bis in die Zukunft reichen. 25 Sendungen, 25 Themen.